Also ich liebe dich vom ganzen Herzen, weil's dich gibt, du erfüllst mich so mit voller Stolz. Dein Lächeln glänzt noch mehr als Gold. Oh hey, mein Sohn, ich liebe dich aus tiefstem Herzen, spür ich es. So viel Liebe gab's noch nie zuvor. So unendlich groß, du hast mein Wort. Ja, mein Sohn, vielleicht kann ich nicht singen, doch es ist egal, wie das hier klingt, denn das hier ist alles für dich und es kommt direkt vom Herzen in dein Ohr. Und lass mich sagen, ich war noch nie glücklich zuvor. Du bist ein Segen, Geschenk des Himmels, ein Engel, der mich berührt. So viel Wärme strahlst du aus, wenn du nur lächelst. Ja, mein Sohn, ohne dich wär's nicht so. Ich weiß noch genau, wie es war, als du auf meinem Herzen lagst. Gerade so frisch geboren, das Licht der Welt schien für dich zu hell. So klein und zierlich, mir kam die Tränen überwältigt von Glücksgefühl. Wer schlug es mir? Jedes Wort, denn so kleine Finger hab ich noch nie gespürt. Der schönste Tag, der allerschönste, mein ganzes Leben. So viel Freude kann mir nur einer geben, und das bist du, nur du, mein Sohn. Oh hey, mein Sohn, ich liebe dich aus tiefstem Herzen, schwör ich es. So viel Liebe gab's noch nie zuvor. So unendlich groß, du hast mein Wort. Ja, mein Sohn, ich sag dir was, deine ersten Wörter waren so krass. Mama und Papa hast du gesagt, und plötzlich wurden meine Augen nass. In deiner Nähe fühl ich mich wohl, vergess alle Sorgen, die mich irgendwann wiederholen. Doch für den einen Moment bin ich nur bei dir. In Gedanken und auf Papier schreib ich für dich diese Zeilen, die man nie wieder vergisst, denn so soll's sein, damit jeder hört, was Liebe ist. Ja, mein Sohn, du machst mich stolz, du bist mein Stern, mein kleiner Stern. Ich greif nach ihm, I miss you so. Ich träum davon, wie's richtig wär. Im feinen Sand bauen wir ein Berg und denk daran, wie schön es wär. Ich liebe dich so sehr, das weißt du nicht. Mein Sohn, ich liebe dich vom ganzen Herzen, weil's dich gibt, du erfüllst mich so mit voller Stolz. Dein Lächeln glänzt noch mehr als Gold. Oh hey, mein Sohn, ich liebe dich aus tiefstem Herzen, schwör ich es. So viel Liebe gab's noch nie zuvor. So unendlich groß, du hast mein Wort.